Hallo, wer ist da? Hallo, Digga. Hallo, Hums. Hallo. Kannst du mich hören? Ja. Hums, hier ist Gay Radio Online. Ich höre, deine Stimme sind ziemlich viele Aggressionen. Ja, das stimmt. Ja, die musst du mal ein bisschen abbauen. Das geht so gar nicht. Was kannst du mir denn raten? Wie könnte ich sie dann am besten abbauen? Wie du die abbauen kannst? Hums, ich gebe dir mal einen geilen Tipp. Ich mache dir mal die berauschende Welle. Danach fühlst du dich viel freier und viel gesünder. Ja. Warte, Hums. Okay. Und wie geht's dir jetzt? Besser! Mir geht's besser, Digga. Viel besser. Ich fühle mich auf einmal wie vom anderen Ufer. Hast du mich mit der Welle ans andere Ufer gespült? Nein, das ist die Welle für die Beruhigung, damit du dich besser fühlst. Ich fühle mich voll gut jetzt, Digga. Ohne Scheiß. Kann man dich auch mieten? Ob du mich mieten kannst? Ja? Nein, ich liege gerade am Strand auf den Malediven. Das wäre sehr schlecht. Ach so. Da musst du ja Tickets kaufen, um hierher zu fliegen. Das geht nicht. Wie heißt du nochmal? Ich bin der Mitarbeiter von Gay Radio Online. Von wem? Von Gay Radio Online, Hums. Ja, wie ist denn dein Moderatorenname? Mein Moderatorenname ist die berauschende Welle. Das habe ich mir irgendwie gedacht, Digga. Das ist logisch, kommt so rüber, oder? Du kommst schon rüber wie so eine berauschende Welle. Ja, auf jeden Fall, die habe ich extra für dich gespielt. Das aber Hums, warte, ich habe noch eine für dich. Danach fühlst du dich noch viel besser. Okay. Oh. Ich fühle mich wie neu geboren. Das denke ich mir, Das ist aber auch ganz was Besonderes, extra nur für dich. Ja, das ist aber nett. Geil. Ich muss noch andere Leute anrufen. Ich wünsche dir noch viel Spaß heute Abend. Danke, du. Mach's, ich werde dir mal auf deinem Radio zuhören, Hase. Ja, tschüss, Hums. Mach's gut. Ciao. Oh Mann.